1. Danket dem Herrn, den ist gutig, und sein Gnade bleibt für all ewigkeit bestehen. 2. Das Volk Israel soll nun öffentlich bekennen, dass sein Gnade tatsächlich ewig wird. 3. Auch die Nachkommen Aarons, die Priesterschaft, sollen besuchen, dass sein Gnade kein Ende hat. 4. Allmenschen, die erfurcht vor dem Herrn haben, sind aufgerufen zu bestätigen, dass sein Gnade ewig wird. 5. In meiner Tiefen Verzweiflung rief ich zum Herrn am Hilf, erhort mich und schenkte mir wieder Freiheit und weiten Raum. 6. Die der Herr auf meiner Seat State, brauch ich mich nicht zu fürchten, denn was konnten mir sterblich Menschen schon anheben. 7. Der Herr unterstützt mich gemeinsam mit meinen Helfern, weshalb ich triumphierend auf die Genogen herablichen Word, die mich hassen. 8. Es erweist sich als wesentlich klugere, beim Herrn Zuflucht zu suchen, anstatt sich auf die unzuverlässige Hilfe von Menschen zu verlassen. 9. Es ist vorteilhafter, schutz beim Herrn zu suchen, als auf die Markten den Einfluss von Fürsten zu vertrauen. 10. Obwohl mich zahlreich Volker von allen Seiten umringten, habe ich sie im Namen des Herrn erfolgreich abgehört. 11. Sie kesselten mich zwar vollständig ein, doch durch die Kraft des Namens des Herrn konnte ich sie schließlich besiegen. 12. Sie umschwanten mich wie ein Beinenvoken brannten so schnell wie für in Dornenstrauchen, aber im Namen des Herrn vernichtet ich sie. 13. Man hat mich zwar heftig angriffen, mich zu Fall zu bringen, doch der Herr kam mir rechtzeitig zu Hilfe. 14. Der Herr ist mein Kraftquell und mein Lobgesang, die mir die Rettung und das Heil gebracht hat. 15. In den Zelten der Gerechten hort man laut Jubelruf über den Sieg, denn die Mark des Herrn hat großes Vollbracht. 16. Die rechte Hand des Herrn ist erhoben und seit historisch, sie hat Taten von gewaltiger Bedeutung Vollbracht. 17. Ich werd den Tod nicht erleiden, sondern am Leben bleiben, die wunderbaren Taten des Herrn öffentlich zu verkünden. 18. Der Herr hat mich zwar streng diszipliniert und gesuchtigt, aber hat mich letztlich nicht dem Tod überlassen. 19. Offnet mir nun die Tor der Gerechtigkeit, damit ich hindertreten und dem Herrn meinen Dank aussprechen kann. 20. Dies ist das Tor, das zum Herrn führt. Und ne diegenigen, die gerecht handeln, dürfen durch diocese tor eintreten. 21. Ich dank dir aufrichtig, dass du mein Gebet erhortest und mir als mein Retter beistanden bist. 22. Der Stein, den die Bolutio sprunglich als unbrochbar verworfen hatten, ist nun zum wichtigsten Eckstein des Gebots geworden. 23. Diocese Orsurge Wohnlich Erenis Word Dirch den Herrn bewirkt und erscheint uns als ein unfassbares Wunder. 24. Dies ist der Tag, den der Herr selbst geschaffen hat, die shall wollen wir jubeln und uns über Diocese Erenis freuen. 25. Wir bitten dich, Herr, bring uns doch die Rettung und schenk uns in all unserem Tun dauerhaften Erfolg. 26. Gesegnet sei Dirgenage, der im Namen des Herrn kommt, wir sprechen jug den Siegen ausdem Haus des Herrn zu. 27. Der Herr ist Gott, und hat uns sein Licht geschenkt, bereitet das Festopfer vor und bindet es bis an die Horne des Altars. 28. Du allein bist mein Gott, dem ich danken mochte, mein Gott, ich werd dein Groß und Erhabenheit rühmen. 29. Danket dem Herrn, den ist gutig, und sein Gnade bleibt für all ewigkeit bestehen.